Guten Tag, erkennst du mich und weißt du, wer ich bin? Ich bin der Herr, der Träume schickt und deine Qual bestimmt. Hast du Sorgen, möchtest du weg? Ich zeige dir den Weg. Leben, das dich glücklich macht, dein Freund, der dich versteht. Ich dringe ein in dein Gehirn, ich lebe unter deiner Haut. Ich stahl dir deine Träume, ich habe dich beklaut. Komm mit mir, ich zeig dir meinen Weg. Ich bring dich in die Welt, die nur aus deinem Glück steht. Komm mit mir, ich zeig dir meinen Weg. Ich bring dich in die Welt, die nur aus deinem Glück steht. Verlasse nicht die Träume, hast du keine Wahl. Glaub nicht, dass ich dich beteure, meine Gefühle sind aus Stahl. Ich hasse alles, was traurig macht, deine Traurigkeit bin ich. Ich wirke in dir, die Wut vergeht, das Böse in dir zerbricht. Wenn du immer nur ganz unten bist, ist das Grab schon bestellt. Lasse dich verführen, ich bring dich in meine Welt. Komm mit mir, ich zeig dir meinen Weg. Ich bring dich in die Welt, die nur auf deinem Glück steht. Ja, komm mit mir, ich zeig dir meinen Weg. Ich bring dich in die Welt, die nur auf deinem Glück steht. Komm mit mir, ja komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir.